Hören Teil 2. Ansage 1. Achtung an Gleis 4. Der ICE aus Hamburg zur Weiterfahrt nach Basel, planmäßige Ankunft um 10.25 Uhr, hat voraussichtlich 5 Minuten Verspätung. Wir bitten um Ihr Verständnis.